Al-Jihad Madin ila Qiyam Sa'a. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله يمحق الله ربا يمحق الله البركة في الربا الله zerstört den Segen in Riba. خلاص versteht ihr mich? بارك الله فيكم. Und die Juden sagen, Allah hat ihnen das befohlen. وَالزِّنَا بِغَيْرِ الْيَهُودِ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا جَائِزٌ وَلَا إِقَابَ عَلَيْهِ. Und die Juden sagen in Talmud, Zina, Unzucht mit den Nichtjuden, egal ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist nicht verboten und es gibt keine Strafe dafür. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى اليهود أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود. Und der Jude soll die Guten unter den Nichtjuden, die das Gute befehlen und das Böse verwehren, einem Juden ist es Pflicht, solche Menschen auszusuchen und speziell die zu töten. Ja? Das ist Befehl. Allah sagt es im Koran, subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yakfuruna bi ayatillah, wa yaktuluna an-nabiyyina bi ghayri al-haq, wa yaktuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi, fabashshirhum bi adabin alim. Diejenigen, die nicht an Allahs Ayat glauben und die Propheten grundlos töten und diejenigen töten, die das Gute verbreiten und befehlen und gegen das Böse kämpfen, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, überliefer ihnen die frohe Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. قد سمعوا من القدس الأنين فلغوا للجهاد مسلحين قد سمعوا من القدس الأنين فلغوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرتي فهبوا بعزم المتقين المؤمنين قد سمعوا من القدس الأنين فلغوا للجهاد مسلحين قد سمعوا من القدس الأنين فلغوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرتي فهبوا بعزم المتقين المؤمنين دوي ذوي جلجل بالجهاد مزمجرين رجال كالرعود لها دوي ذوي جلجل بالجهاد مزمجرين فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهدي المنون فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهدي المنون. Erlaubt es ja nicht, dass die Verachtung oder der Hass zu einem Volk, dass sie euch dazu führen, dass ihr ungerecht werdet. Irdiluhu akrabu litakwa, seid gerecht. Das ist näher an der Gottesfürchtigkeit. Wenn ihr gottesfürchtig seid, seid gerecht. Wenn ihr Allah fürchtet, dann müsst ihr gerecht sein. Auch wenn ihr das Volk hasst, für Allah subhanahu wa ta'ala, gerecht müsst ihr auf jeden Fall sein. Und wir sind gerecht. Wir erzählen keine Märchen oder Lügen, wie sie das machen. Ja? Sondern wir sagen die Wahrheit. Und ihr könnt es, inshallah ta'ala, beim Sheikh Google finden, die Tora und Talmud auf Deutsch. Dann können Sie ja schauen. Also das Kapitel Jeremia oder wie das heißt. Dass Allah angeblich ihnen gesagt hat, meine Tränen fließen in Strömen, Tag und Nacht. Tag und Nacht weint Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور زلزال آسيا آه gemacht wurde und auf schlimmste Art und Weise gefoltert wurde. Die lügen über Allah subhanahu wa ta'ala und verbreiten Lügen über Allah und über seine Propheten nur wegen politischen, was? Politische Ziele. Derjenige, der an die Bibel glaubt, an das Alte Testament und an das Neue Testament, also die Christen, ja? Wie werden sie über das Volk denken? Greif sie ja nicht an. Wenn ihnen irgendwas passiert, dann wird Allah weinen. Und wir haben sein Weinen ausgelöst, weil wir sein heiliges Volk angegriffen haben. Lass sie ja in Ruhe. Nein, hilft ihnen gegen die Muslime. Vertreibt die Palästinenser und erbaut denen einen Staat. Ha? Israel. La haula wa la quwwata illa billah. تبدني الفنى لما صفى مشروبها لو فيه شخص يعتبر والما حصل حولا خطا ما كان غرتها الحياة لم خدع بسلوبها زلزال في شرق آسيا شبه دمر له مدن كانت فاخر في مبانيها ووسع ذروبها لو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله فطن ما كان غرتها الحياة لم خدع بسلوبها زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن كانت فاخر في مبانيها ووسع دروبها كانت مدن نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Meine lieben Brüder, بارك الله فيكم Wie wir in unseren vorigen Vorträgen, wir haben über die Kämpfe des Propheten عليه الصلاة والسلام gegen die Juden gesprochen. Ja, der Prophet a.s. zu seiner Zeit hat gegen dieses Volk Krieg geführt, gegen die Benu Qurayza und die Beni Qainuqa und die Beni Nadir. Heute werden wir mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis über diese Gruppe, ja, über die Juden, werden wir inshallah ta'ala einige Sachen sagen, halt, was ihre Religion ist, was ihr Glauben ist, was sie über Allah sagen im Taurat, in ihrem Buch, nicht in dem Taurat, das Musa offenbart wurde, sondern in dem Taurat, den sie heute haben. Ja, das heilige also Buch der Juden, die Tora, was sie über Allah sagen, was sie über die Propheten sagen. Dann ihr zweites heiliges Buch, Talmud. Ja, der Talmud, es ist bei den Juden heiliger als Taurat eigentlich. Ja. Und das werden wir inshallah ta'ala erwähnen. Nicht aus irgendwelchen politischen Gründen, ja, oder wegen Rassismus. Rassismus, wie ihr wisst, ist im Islam verboten. Oder wegen Nationalismus. Nationalismus ist auch im Islam verboten. Oder weil wir wegen Antisemitismus, weil Araber sind auch ein semitisches Volk und die arabische Sprache ist auch eine semitische Sprache. Ja. Also deswegen kann man uns auf keinen Fall beschuldigen, sondern wir machen das mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis, weil man so sehr jetzt in den Medien über den Islam spricht und ständig Islam ist böse und Islam ist so und Islam ist so, es ist an der Zeit, inshallah ta'ala, dass wir auch was sagen. Ja? Wenn sie sagen, dass Islam ist so, und wir werden auf jeden Fall, inshallah ta'ala, gerecht sein. Wir werden nicht so sein wie sie, wie die Juden und Christen. Ja, sie reden in den Medien über den Islam Sachen, die nicht stimmen. Ja, Lügen. Ja, und so weiter und so weiter. Wir werden mit Allahs Erlaubnis heute, wie gesagt, über die Juden das sagen, was Wahrheit ist. Was die Wahrheit ist, auf jeden Fall, inshallah, ta'ala. Ja? Wie ihr wisst, barakallahu fikum, unsere größte Pflicht ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala und seine Propheten, seine Gesandten, von Adam a.s. bis Muhammad a.s., dass wir sie verteidigen. Ja? Und wenn wir über irgendeine Volksgruppe sprechen, über irgendeine der Weltreligionen oder Gruppierungen und so weiter, dann machen wir das nur aus einem Grund. Um Allah zu verteidigen, subhanahu wa ta'ala, und um die Propheten zu verteidigen, alayhimu salatu wassalam. Und das ist der erste und der wichtigste Grund, warum wir inshallah ta'ala heute über dieses Thema sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Sura Al-Fatiha offenbart. Und jeder Muslim kennt sie auswendig. Wer Surat Al-Fatiha nicht auswendig kennt, kann nicht beten, weil das Gebet ist ungültig ohne Surat Al-Fatiha. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Wie ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura erwähnt seine heiligen Eigenschaften, tabaraka wa ta'ala. Er stellt sich vor, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Maliki yawmiddin, ar-Rahman ar-Rahim und so weiter und so weiter. Dann erklärt er uns, dass wir nur ihn anbeten, ja? Und dass wir nur bei ihm Zuflucht und Hilfe suchen. Ja? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nur dich beten wir an und nur bei dir suchen wir Hilfe. Nur dich bitten wir um Hilfe. All das hat uns Allah tabarak wa ta'ala beigebracht. Dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura beigebracht, die wir jeden Tag lesen, in jedem Gebet und auf jeder Rekka. Ja? Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina anamta alayhim. Leite uns den rechten Weg. Der Weg jenen, denen du deine Gnade erwiesen hast. Ja? Der Rechtgeleiteten, der Sahaba, ridwanullahi alayhim, der Propheten und die ihnen gefolgt sind. Wir möchten den Weg gehen. Und wir bitten Allah, tabarak wa ta'ala, dass er uns diesen rechten Weg, dass er uns diesen Weg leitet, sodass wir ins Paradies kommen. Allah hat uns das beigebracht, tabarak wa ta'ala. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Und wir würden niemals die Rechtleitung finden, hätte Allah uns nicht recht geleitet. So sprechen wir Allah, tabarak wa ta'ala, an. Ja? Wir bezeugen Allahs, tabarak wa ta'ala, Gnade und Güte uns gegenüber. Ja? وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Wir würden niemals den rechten Weg finden. Wir würden niemals den rechten Weg gehen, hätte Allah uns nicht recht geleitet, tabaraka wa ta'ala. Dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala zwei Menschengruppen in dieser Sura, in Suratul Fatiha, die erste Sura im Koran. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Und leite uns nicht den Weg. Ja, leite uns nicht, wir bitten Allah in jedem Gebet, auf jeder Rekka, leite uns nicht den Weg deren, wen? Maghdubun alayhim. Die deinen Zorn ausgelöst haben. Die deine Wut ausgelöst haben. Die, auf die du böse und wütend bist, subhanahu wa ta'ala. Was sagen die islamischen Gelehrten? Ich habe das Buch von Imam Tafsir, Imam Taberi, rahimahullah ta'ala, habe ich vergessen. Ja? Schaut den Tafsir von dem Wort Maghdubun alayhim, Maghdubi alayhim. Was ist das? Was bedeutet die deinen Zorn ausgelöst haben? Der Prophet sagt, das sind die Juden. Und die Sahaba, Abdullah ibn Abbas, sagt, das sind die Juden. Und Abdullah ibn Mas'ud sagt, das sind die Juden. Und Mujahid sagt, das sind die Juden. Und Ikrimah sagt, das sind die Juden. Alle sagen, dieses Volk, die Allahs Zorn ausgelöst haben, und wir Allah darum bitten, dass er uns nicht diesen Weg leitet, wir bitten direkt und sagen, oh Allah, leite uns nicht den Weg. Den Weg, den die Juden gegangen sind. Waladdalin, die Irregehenden und nicht den Weg der Christen. Barakallahu fikum. Deswegen wollen wir sehen, wer diese Menschengruppe sind. Nicht, das, ja, wie gesagt, politische Gründe, sondern wir wollen Allah subhanahu wa ta'ala verteidigen. Und wir wollen die Wahrheit sagen, wir werden fair sein. Wir werden nicht sagen zum Beispiel die Christen im Fernsehen sagen über uns, wir beten Mohammed an. Ja, wenn wir das tun würden, wären wir Ungläubige, wären wir Kuffar, Mushrikin, Götzendiener und keine Muslime. Sie sagen, wir beten die Kaaba an. Ja? Die sagen, die Muslime beten diesen schwarzen Würfel an in Mekka. أعوذ بالله. Verbreiten Lügen also über uns. Sie verbreiten Lügen über Muhammad a.s. und das bringen sie ihren Kindern bei. Sie sagen, dass Muhammad a.s. seine Religion aus der Taurat gelernt hat, das jüdische Buch, Tora. Dort hat Muhammad die Religion gelernt, der früheren Propheten, und dann hatte er sie auf eine arabische Art und Weise interpretiert, damit die Araber endlich ihren Stolz bekommen, dass sie nicht mehr so erniedrigt sind, ja, wie bis jetzt, also wie bis zu diesem Zeitpunkt. La hawla wa la quwwata illa billah. Sie sind unfair. Sie sagen nicht die Wahrheit über den Islam. Sie sagen, die Muslime töten unschuldige Menschen. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Wann haben die Muslime irgendwen angegriffen? In den letzten Kriegen jetzt. Ja? Seitdem Allahumma stan. Immer sind es die Muslime, diejenigen, die angegriffen werden. Aber diese Wahrheit interessiert niemanden. Aber wie gesagt, wir werden nicht so sein. Inshallah, wir werden nur die Wahrheit sprechen mit Allah, der Barakat Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Also wie gesagt, das heilige Buch der Juden heißt Taurat, die Tora. Wir werden inshallah ta'ala einige Beispiele nennen, was sie in der Tora über Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Naam. Auch wenn wir nicht in die Tora schauen, die heutige Tora, wissen wir, dass sie Allah tabarak ta'ala beleidigen. Weil Allah hat uns das im Koran gesagt. Allah hat klar und deutlich gesagt. Ja? Allah hat uns klar und deutlich im Koran gezeigt, dass die Juden ihn beleidigen. Subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, sie sagen, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gebunden. قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. Ihre Hände sollen gebunden sein. Was bedeutet gebunden? Ja? Er ist geizig, er gibt nichts her. A'udhu billah. Die Juden sagen über Allah, Allah ist geizig und er gibt nichts her. Ja? Seine Hand ist, wie sagt man das? Festgebunden. Wa'yazim billah. Gullat aydihim. Walu'inu bima qalu. Ihre Hände sollen gebunden sein und verflucht sollen sie sein über das, was sie sagen. La hawla wa la quwwata illa billah. Bel yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha. Nein, seine Hände sind wahrlich offen und er versorgt, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Also, diese Ayah reicht uns vollkommen über ihre Beleidigungen Allah subhanahu wa ta'ala, dem allmächtigen Gott gegenüber. La hawla wa la quwwata illa billah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَكَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah hat gehört, diejenigen, die sagten, Allah ist arm und wir sind reich. Allah hat das gehört. Allah hat gehört, als diejenigen sagten, Allah ist arm und wir sind reich. La hawla wa la quwwata illa billah. Sanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya'a bighayri haqq. Wir werden gut aufschreiben, das, was sie gesagt haben. Und das, dass sie die Propheten ohne irgendein Recht getötet haben. Das haben sie gemacht. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Muhammad bin Salih al-Munajjid, überlieferte also eine Überlieferung, dass die Juden an einem Tag 70 ihrer Propheten getötet haben. Und dann am Ende des Tages sind sie auf den Markt gegangen, so als ob nichts, also ganz cool. Ha? Einen Propheten zu töten war für sie eine Kleinigkeit. Yahya a.s. haben sie geschlachtet und haben ihn zerstückelt. Isa a.s. wollten sie töten. Seine Mutter haben sie für Unzucht beschuldigt. Ha? Die Juden sind die, die über Maria sagen, sie wäre eine was? Prostituierte über Yasin Billah. Und über Isa, über Jesus, sagen die Juden, er ist ein Kind der Unzucht. La hawla wa la quwwata illa billah. All das werden wir inshallah ta'ala aus, wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns davon. Und wir glauben daran, auch wenn wir das nicht mit unseren Augen gesehen haben oder vielleicht auch nie sehen werden. Das, was Allah sagt, ist Haqq. Aber wir werden aus ihren Büchern, inshallah ta'ala, zitieren das, was sie über Allah sagen und über die Propheten. Und jeder von euch kann, inshallah ta'ala, beim Sheikh Google nachschauen. Ja, beim Sheikh Google könnt ihr alles finden. Was die Juden im Taurat sagen und was sie in Talmud sagen. In jeder Sprache. Arabisch, Deutsch, Englisch und so weiter und so weiter. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja, die können jetzt nicht kommen und sagen, nein, das sind nicht wir, das sind die orthodoxen Juden. Gibt es irgendwelche anderen, ja, als die orthodoxen? La hawla wa la quwwata illa billah. erste Sache, Eigenschaft. Also von Allah subhanahu wa ta'ala soll Allah tabarak wa ta'ala, Allah ist ganz hoch und gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala und hoch über dem, was sie ihm zuschreiben. Von diesen Mängeln und diesen Eigenschaften, die einem Gott nicht gebühren, tabarak wa ta'ala. An erster Stelle, sie beschreiben Allah subhanahu wa ta'ala und geben die Eigenschaft, dass er müde geworden ist und sagen, Allah am siebten Tag, nachdem Allah seine Arbeit also vollendet hat, hat er sich hingesetzt am siebten Tag und hat sich ausgeruht. Min jami'i amalihi alladhi amal. Von allen Taten, die er gearbeitet hat, also hat die Erde in 6 Tagen und das Himmel erschaffen, am siebten Tag hat er sich hingesetzt, um sich auszuruhen. Er ist müde geworden. Wa ya'zim billah. Wie beschreiben Sie Allah subhanahu wa ta'ala so respektlos und beleidigen den allmächtigen Gott? Allah ist müde geworden. La hawla wa la quwwata illa billah. Und Sie sagen, Allah hat das Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen und am siebten Tag hat er sich ausgeruht, er hat sich erholt von dem Ganzen, also von der schweren Arbeit. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Wir haben den Himmel und die Erde erschaffen und das, was dazwischen ist. Subhanallah. Fi sittati ayamin wa ma massana min lub. In 6 Tagen haben wir das geschafft, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. In 6 Tagen haben wir die Erde und den Himmel und das, was dazwischen ist, erschaffen. In 6 Tagen. Und die Tab oder Lub, Müdigkeit, ist uns nicht einmal in die Nähe gekommen. Wir haben die Müdigkeit nicht einmal gespürt oder gesehen. Überhaupt nicht. Allah tabarak wa ta'ala soll müde werden. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagen sie über Allah subhanahu wa ta'ala, sie beschreiben, geben die Eigenschaft des Jahls, des Unwissens, dass Allah nicht alles weiß. Was ist das für ein Gott? La hawla wa la quwwata illa billah. Und erwähnen die Geschichte von Adam a.s. als er die verbotene Frucht gegessen hat. Hat Adam, also er wurde entblößt. Seine Aura wurde aufgedeckt. Stimmt das? Bis jetzt. Stimmt bis jetzt. Halas. Als er Allah gehört hat, wie in der Jannah geht, er hat die Stimme von Allah gehört und hat sich im Paradies, inmitten der Jannah, im Zentrum des Paradieses, hat sich Adam hinter einem Baum versteckt. Vor wem? Vor Allah. Und Allah hat ihn gerufen, oh Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Allah weiß nicht, wo Adam ist. Und Adam sagt, ich bin nackt. Ja Allah, ich bin nackt. Mein Herrscher, ich habe keine Bekleidung mehr, ich bin nackt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, und von wo weißt du, dass du nackt bist? Wer hat dir das beigebracht? Hast du denn von dem verbotenen Baum gegessen? Allah wusste nicht, dass er von dem verbotenen Baum gegessen hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Er hat sich vor Allah versteckt in Jannah und Gott wusste nicht, wo er ist. Und Gott wusste auch nicht, dass er von diesem verbotenen Baum gegessen hat. Also Allah weiß nicht alles. Wa ya'zim billah. Nach dem, was die Juden über Taurat, über den gefälschten Taurat, über ihn sagen, tabarik wa ta'ala. Und von denen haben die Kaderie und die anderen Sekten ihre Kufr-Akida genommen. Dass Allah nicht alle Taten weiß, bis sie nicht passieren. Das, was du machst, weiß Allah nicht. Erst nachdem du es gemacht hast, erst dann hat es Allah erfahren. Das sagen die Kuffar, die Kaderie. Katelehumullah. Diese Sekte sagen sowas. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah hat nicht alles gewusst. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah tabarak wa ta'ala weiß alles. Er wusste alles. Subhanahu wa ta'ala. Sogar das, was er nicht erschaffen hat. Allah weiß es, wenn er es erschaffen hätte, wie es ausgesehen hätte. Das, was niemals passieren wird, Allah weiß, wie es wäre, wenn es passieren würde. Tabarak wa ta'ala. Und sie beschreiben Allah subhanahu wa ta'ala, er wusste nicht, wo sich Adam im Paradies versteckt hat und ruft ihn, ja Adam, wo bist du, wo hast du dich versteckt? A'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann beschreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala also Sifr al-Khuruj, das ist das Kapitel über das, den Ausgang, ja, als sie rausgegangen sind. Ja. Diese ganzen Kapitel habe ich nur auf Arabisch, wie sie auf Deutsch heißen, das ist für uns irrelevant, aber wir werden das inshallah ta'ala erwähnen, das können Sie ja selbst in der Bibel finden, ja, jedes Kapitel, wie es heißt. Ja. Dann sagen sie also in diesem Kapitel über Yazin Billah, als Allah subhanahu wa ta'ala die Misriyin, die Ägypter, ja, bestrafen wollte, hat Allah den Juden befohlen, dass sie ihre Tür, den Türstock, ja, das ist mit Blut beschmieren. Damit Allah weiß, wo die Juden leben, damit er sie nicht auch zerstört zusammen mit den Ägyptern. Allah weiß nicht, in welchem Haus Ägypter sind und in welchem Haus Juden. Deswegen sollen sich die Juden die Tür rot mit Blut anmalen, damit Allah sie nicht auch bestraft und zerstört zusammen mit den Ägyptern. La hawla wa la quwwata illa billah. So beschreiben sie Allah in Taurat. So beschreiben sie Allah in der Bibel. Wenn ich sage Bibel, das ist Bibel. Das Alte Testament, Tora, und das Neue Testament, das Evangelium. Alles Taurat und Injil. Altes Testament, Neues Testament. Wenn du es zusammen tust, ist es die Bibel. Ja? Al-Kitab al-Muqaddas, das heilige Buch, sagt man auf Arabisch. Die Bibel, Bibel. La hawla wa la quwwata illa billah. Alimul Ghaib ist Allah subhanahu wa ta'ala, der sogar das Verborgene kennt. Wie soll Allah nicht wissen, dass in diesem Haus Kopten leben, Ägypter oder Benu Israel? La hawla wa la quwwata illa billah. Dann beschreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Eigenschaft. Und welche ist das? An-Nadam. Was bedeutet An-Nadam? Was bedeutet Nadam? Wer weiß es? Die Arabisch sprechen. Reue. Allah bereut es. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala auf die Juden eine Strafe geschickt hat, hat er es danach bereut, dass er das gemacht hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah hat die Benu Israel, die Juden bestraft, dann hat er es bereut, dass er das gemacht hat. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und Allah sagt über sich: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht gefragt für das, was er macht, sondern sie werden gefragt für das, was sie gemacht haben. Die Menschen werden gefragt und nicht Allah. Wieso soll Allah etwas bereuen? Reue bedeutet was? Wenn du einen Fehler begehst oder wenn du etwas gemacht hast, was du vorhin nicht gut durchdacht hast, unüberlegt hast du etwas getan, in Wut oder du hast irgendwas getan und dann bereust du es, hätte ich nur Sabur gehabt. Sie beschreiben Allah, dass er, nachdem er das Volk bestraft hat, hat er was? Hat das bereut, dass er das gemacht hat. Allah hat das nicht gut durchdacht. Er hat irgendeine Tat gemacht, die, wie sagt man das, nicht weise war. Nicht weise war, wa yazim billah. La hawla wa la quwwata illa billah. So beschreiben sie Allah, tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Dann sagen sie auch in Sifr al-Khuruj, also das Kapitel in der Bibel, der Ausgang heißt es, oder nicht? Exodus. Al-Muhim. Ja. Sagen sie, فَنَدِمَ رَبُّ أَلَى شَرِّ الَّذِي قَالَ إِنَّهُ يَفْعَلُ بِشَعْبِ. Und Allah hat es bereut für das Böse oder das Unheil, dass er gesagt hat, er wird es mit seinem Volk anstellen. Ja? Allah wird ein Übel mit seinem Volk anstellen. Er hat es bereut, nachdem er es gesagt hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Du machst jetzt eine Sünde. Ja? Du machst eine Sünde. Wa ya'zim billah. Und dann stellst du dich vor Allah, das ist die Tauba, die Reue. Und du bereust es. Dir tut es leid, dass du es gemacht hast. Sie beschreiben Allah subhanahu wa ta'ala so. Deswegen, die ganzen Ahlul Kitab, sie haben die total falsche Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie stellen sich Allah wie einen Menschen vor. Ja? Er weiß nicht alles. Er wusste nicht, wo sich Adam versteckt hat. Er bereut, wenn er etwas macht, dann tut es ihm später leid. Er bereut es. Rabbul Alamin, der Herrscher des Himmels und der Erde. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo ist der Verstand dieser Leute? Subhanallah, das ist so. Allah beleidigt, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagen sie über Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sei Allah subhanahu wa ta'ala hoch über dem, was sie ihm zuschreiben. Wa ya'zim billah. Wa ya'zim billah. Sie sagen, Allah weint und seine Tränen fließen, also in Flüsse, wie man das sagt. In Strömen. La haula wa la quwwata illa billah. Seine Tränen fließen in wie? In Strömen. Und er weint. So beschreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagen, wenn ihr, also angeblich sagt Allah, wenn ihr nicht hört und wenn ihr nicht gehorcht, dann geht Allah subhanahu wa ta'ala auf einen einsamen Platz, einen einsamen Ort und weint dort, weil ihr so ungehorsam seid. Allah weint, weil ihr nicht hört auf das, was er euch sagt. La hawla wa la quwwata illa billah. Das Volk ist so stolz, dass Allah ist nicht, bleibt nichts übrig, außer dass er weint vor seiner, wie sagt man das, Schwäche. Er hat keine andere Möglichkeit, als irgendwo alleine zu weinen. Was ist das für eine Beleidigung? La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann kommen Kuffar von den Ungläubigen, die sich dem Islam zuschreiben und sagen, die Juden und Christen sind unsere Brüder. In welchem Sinne? Sie beleidigen Allah, das sind deine Brüder? Nein, das sind Kuffar. Das sind Ungläubige. Das, dass sie im islamischen Staat leben dürfen, ist eine ganz andere Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. O ihr Gläubigen, o ihr Mu'minin, erlaubt es ja nicht, dass die Verachtung oder der Hass zu einem Volk, dass sie euch dazu führen, dass ihr ungerecht werdet. I'diluhu akrabu litaqwa. Seid gerecht. Das ist näher an der Gottesfürchtigkeit. Wenn ihr gottesfürchtig seid, seid gerecht. Wenn ihr Allah fürchtet, dann müsst ihr gerecht sein. Auch wenn ihr das Volk hasst, für Allah subhanahu wa ta'ala, gerecht müsst ihr auf jeden Fall sein. Und wir sind gerecht. Wir erzählen keine Märchen oder Lügen, wie sie das machen. Sondern wir sagen die Wahrheit. Und ihr könnt es, inshallah ta'ala, beim Sheikh Google finden, die Tora und Talmud auf Deutsch. Dann könnt ihr ja schauen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und dann sagen sie auch, also das Kapitel Jeremia, oder wie das heißt. Jeremia. Sifr Jeremia auf Arabisch. Sagen sie, dass Allah angeblich ihnen gesagt hat, meine Tränen fließen in Strömen, Tag und Nacht. Tag und Nacht weint Allah subhanahu wa ta'ala. Weil eine Jungfrau von seinem Volk, von dem Volk bestraft wurde und auf schlimmste Art und Weise gefoltert wurde. Allah weint und die Tränen fließen in Strömen, Tag und Nacht, weil das ihnen passiert ist. Einer Frau unter ihnen. La hawla wa la quwwata illa billah. Alles, die lügen über Allah subhanahu wa ta'ala und verbreiten Lügen über Allah und über seine Propheten nur wegen politischen, was? Politische Ziele. Derjenige, der an die Bibel glaubt, an das Alte Testament und an das Neue Testament, also die Christen, wie werden sie über das Volk denken? Greif sie ja nicht an. Wenn ihnen irgendwas passiert, dann wird Allah weinen. Und wir haben sein Weinen ausgelöst, weil wir sein heiliges Volk angegriffen haben. Lass sie ja in Ruhe. Nein, hilft ihnen gegen die Muslime. Vertreibt die Palästinenser. Und erbaut denen einen Staat. Israel. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann, also das sind einige Sachen, was sie über Allah sagen. Inshallah ta'ala, wir werden nicht jede Sache erwähnen. Wir haben nicht die Zeit dazu. Aber wir werden nur einige Sachen, inshallah ta'ala, hier erwähnen, damit sie auch wissen, damit wir auch, inshallah ta'ala, was zu sagen haben. Damit wir werden uns diese ganzen Lügen nicht anhören, sondern wir werden auch, inshallah ta'ala, langsam reagieren mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. Zum Beispiel, was sagen sie über Nuh alayhi salam? Sie sagen über Nuh alayhi salam, dass er so viel Alkohol getrunken hat, dass er irgendwo in seinem Zimmer betrunken in Ohnmacht gefallen ist und so hat sich seine Scham entblößt. Seine Aura hat sich aufgedeckt, entblößt. Dann kam sein Sohn rein und hat ihn gesehen, wie er nackt da lag. sein Sohn. Ham. Der Sohn hieß Ham. Und Ham hatte einige Söhne, dazu kommen wir jetzt, inshallah. Ham war der jüngste Sohn. Er hat Nuh, a.s., angeblich nackt gesehen. Dann kam er aus dem Zimmer raus und sagte zu seinen zwei Brüdern, die älteren Brüder von Ham, was mit dem Vater passiert ist. Dann gingen sie rein, aber rückwärts, damit sie ihren Vater nicht sehen. Und haben ihn zugedeckt, haben seine Scham bedeckt. Als er aufgewacht ist von seiner Trunkenheit, oder wie man das auch immer nennt, hat er erfahren, was sein Sohn Ham gemacht hat. Dann hat er gesagt, sei Kenan verflucht und sah alle seine Untertanen, alle seine Söhne. Und seine Söhne sollen eure Sklaven sein, eure Sklaven werden. Kenan, wer ist Kenan? Kenan ist einer der Söhne von Ham. Wieso hat er Kenan verflucht, wieso nicht Ham? Ham ja hat die Scham seines Vaters gesehen, die Aura seines Vaters und nicht seinen Sohn Kenan. Wieso verflucht er seinen Sohn und nicht ihn? Wieso verflucht er nicht die anderen Söhne von Ham? Ausgerechnet Kenan. Warum? Weil die Kenanier, das Volk der Kenan, waren dann später was? Feinde von den Juden. Juden haben gegen Kenan gekämpft. Die Kenanier. Oder wie nennt man Kenanier auf Deutsch? Ja? Der Stamm. Die Kenaniten oder wie auch immer. Ja? Die haben gegen Juden gekämpft. Das waren ihre Feinde. Wegen politischen Zielen, damit die verflucht sind, von Nuh a.s., werden wir ein bisschen was in der Tora dazu schreiben. Sie lügen absichtlich auf Allah und auf den Propheten Nuh a.s., nur damit sie gegen ihren Feind besser dastehen, gegen die Kenanier. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Subhanallah. Was sagen Sie über Lut a.s.? Über Lut a.s. sagen Sie, dass Lut a.s. Zina, Unzucht mit seinen Töchtern gemacht hat. Die jüngste und die älteste. Und aus dieser Unzucht, aus diesem Zina, haben seine zwei Töchter, die jüngste und die älteste, Kinder geboren. Kinder sind auf die Welt gekommen. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber warum haben sie das gemacht? Die eine hat einen Sohn bekommen namens Mu'ab. Und die andere, und von dem also kam der Stamm, die Mu'abiin. Der Stamm des Mu'abs, also die Mu'abiin. Der Volk von Mu'ab. Und die andere hat ein anderes Kind bekommen, die Benu Amun, die Söhne von Amun. Und alle diese zwei Stämme, diese zwei Völker, waren was? Waren Feinde von Juden. Juden haben gegen diese zwei Stämme gekämpft. Sie lügen auf Lut a.s., dass er Unzucht mit seinen Töchtern begangen hat. Und aus dieser Unzucht sind diese zwei Völker gekommen, gegen die Juden gekämpft haben zu ihrer Zeit. Sie sind bereit, auf den Propheten zu lügen. Hauptsache sie stehen gut da. La haula wa la quwwata illa billah. Was sagen Sie über Jakub a.s.? Jakub oder Israel nennen Sie ihn auch. Also der Kämpfer für Allah. Israel. Der Streiter für Allah. Halas. Jakub a.s. war einer der zwei Söhne von wem? Von Ishak a.s. Ishak war der Sohn von Ibrahim a.s. Also Ibrahim hatte zwei Söhne, Ishak und Ismail. Ishak ist der Vater von den Israeliten und Ismail ist der Vater von den Arabern. Ishak, als er alt wurde und blind wurde, vor dem hohen Alter, hat er seinen älteren Sohn Eis oder Aiso zu sich gerufen, dass er ihm das Prophetentum übergibt. Und die Bereka und den Segen, dass er ihn segnet und ihn zu einem Propheten macht. Ist Allah nicht derjenige, der einen Menschen zum Propheten macht? Ja? Übrigens, bei den Juden ist das Gesetz so, dass der älteste Sohn alles bekommt. Die anderen bekommen nichts. Der älteste Sohn bekommt alles. Die anderen, Pech gehabt. Alas? Was ist das für eine Gerechtigkeit? La hawla wa la quwwata illa billah. Bist du zur falschen Zeit geboren? Allahumma stan. Al-Muhim, der älteste Sohn Aiso, Ishak a.s. hat ihn zu sich gerufen. Das sagen sie in Taurat. Lies nach, inshallah, in der gefälschten Tora. Ja? Den die Menschen nicht in Hände geschrieben haben und klare Lügen auf Allah und auf seine Propheten gesagt haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Ishak ruft seinen Sohn Eis oder Eiso. Ja? Und sagte zu ihm, mein Sohn, die Zeit ist gekommen, dass ich dich zu einem Propheten mache und dass ich dir den Segen schenke. Deswegen geh und jage für mich. Ja? Das ist ein Tierjagd, eine Gazelle oder wie sowas. Wie nennt man das anders? Ja? Ein Reh. Ja? Er soll ein Reh jagen, ihn dann vorbereiten zum Essen. Und er soll das Essen zu seinem Vater bringen. Ishak a.s. Die Mutter von Eis und von Jakob. Jakob war der Jüngste. Und Eis war der Älteste. Hat Jakob mehr geliebt als Eis, ihren älteren Sohn. Deswegen, als Eis in die Jagd rausgegangen ist, hat sie zu ihrem Sohn, zu Jakob, gesagt, geh und schlachte ein Kitz, ein Lamm. Und dann bereite es vor, dann bring es zu deinem Vater, dass er essen soll, zu Ishak, und nimm die Haut von dem Tier und wickle es auf deine Hände um, wenn er dich berührt, dass deine Hände so haarig sind, dass er glaubt, du bist der ältere Sohn. Weil der ältere Sohn war angeblich sehr haarig. Wie ein Kitz, wie eine Ziege halt. Gib die Haut auf deine Hände, wenn er dich berührt, dass du so haarig bist wie der ältere Bruder. La haula wa la quwwata illa billah. Und Jakob hat das auch gemacht. Als er reingekommen ist, hat er gesagt, mein Vater. Und er sagte zu ihm, wer ist da? Er sagt, ich bin dein Sohn Eis. Jakob lügt. Ja? Ich bin dein Sohn Eis. Ich will, dass du mir die Bereke gibst, den Segen, und mich zu einem Propheten machst. Und das ist das Essen, wie du mir befohlen hast. Der sagt, du bist Eis, aber deine Stimme ist wie die Stimme von Jakob. Von Jakob. La haula wa la quwwata illa billah. Komm näher zu mir und setz dich zu mir hin. Dann hat er seine Hände berührt und hat gesehen, dass er so haarig ist wie sein älterer Bruder. Dann hat er von dem Essen gegessen, dann hat er ihm den Segen geschenkt und ihn zu einem Propheten gemacht. Als Eiso zurückkam, war die Bereke und Prophetentum schon weg. Pech gehabt. Jakob a.s. hat hier was? Einen Betrug gemacht. Er hat betrogen und gelogen. Ja? Und das Recht seines Bruders an sich gerissen. Warum? Damit er ein Prophet wird. Was können wir daraus verstehen? Wenn es sich um deinen eigenen Nutzen handelt, kannst du jeden betrügen. Ein Prophet, ein Gesandter Gottes, auf eine fiese Art und Weise, wie zu einem Prophet. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Was ist das? Was sind das für Lügen, die sie verbreiten? Und ihr wisst, angeblich hat derselbe Jakob mit Allah subhanahu wa ta'ala gerungen. Sie haben gekämpft. Und wer hat gewonnen? Jakob. Interessant. La haula wa la quwwata illa billah. Das sagen sie über ihre eigenen Propheten. Was erwarten wir, dass sie dann über Muhammad alayhi salatu wa salam sagen? Ich habe euch voriges Mal erzählt, als Safia, die Frau des Propheten alayhi salatu wasalam, die Tochter von Huyay ibn Akhtab, die Safia Ridwanullahi alayha, sagte dem Propheten alayhi salatu wasalam, als der Prophet von Mekka nach Medina kam, ihr Vater Huyay ibn Akhtab, der Vater von Safia, sie war eine Judin, ja, die später der Prophet geheiratet hat und sie den Islam angenommen hat. Ihr Vater Huyay und sein Bruder Abu Yasir, sie sind nach Medina gegangen, um zu sehen, diesen Mann, Muhammad, der sich Prophet Gottes nennt, Gesandter Gottes nennt. In der Nacht sind sie nach Hause gekommen, ganz traurig, zerstört, am Boden zerstört. Abu Yasir, der Bruder von Huyay ibn Akhtab, fragt ihn, ist er das, der in unseren heiligen Büchern erwähnt wird, ist er das mit den Eigenschaften? Er sagt, Wallahi, das ist es. Huyay ibn Akhtab sagt, das ist er, das ist dieser Mann, das ist der Prophet Gottes, der in der Tora und im Evangelium erwähnt wird, dass er kommen wird. Er ist es. Aber leider Araber, kein Benu Israel. Und Abu Yasir sagt, und wie soll es weitergehen? Er sagt, Wallahi al-Adawa, al-Adawa, Wallahi, bei Allah, Feindseligkeit und Kampf solange ich lebe. Ja? Solange ich lebe, werde ich gegen ihn kämpfen. Obwohl ich weiß, dass er der Prophet ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das ist Schwachsinn. La hawla wa la quwwata. Und auf jeden Fall Ungerechtigkeit. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Was sagen Sie über Harun a.s.? Über Harun, auch also in diesem Kapitel des Rausgehens, Khuruj, sagen sie über Harun a.s., als sein Volk, das Volk von Musa a.s., als sie gesehen haben, dass Musa auf den Berg gegangen ist, um mit Allah zu sprechen, subhanahu wa ta'ala, hat Harun, sein eigener Bruder, er hat ihnen einen Kalb aus Gold gebaut und gesagt, das ist euer neuer Gott, Benu Israel. O ihr Israeliten, das ist euer neuer Gott, den sollt ihr jetzt anbeten. Harun war also kein Monotheist, er war ein Götzendiener, ein Muschrik. Er hat eine Statue angebetet aus Gold, einen Kalb aus Gold. Das sagen sie in der Tora, lies nach. La hawla wa la quwwata illa billah. Sie beleidigen Harun a.s. La hawla wa la quwwata illa billah. Was sagen sie über Dawud a.s.? Sie sagen, er hätte Unzucht mit einer Frau begangen, also das war die Frau von einem Soldaten von ihm. Dann hat Sinn gemacht, Unzucht mit irgendeiner Frau. Die Frau hat ihm aber sehr gefallen, deswegen hat er gemacht, dass der Mann, der Frau, dass er in den ersten Reihen gegen den Feind kämpft, dass er getötet wird. Er war der Grund, dass der Mann getötet wird, so dass er diese Frau heiraten kann. Er hat sie danach geheiratet, und sie hat dann später ein Kind geboren namens Suleiman a.s. Und sie sagen in der Tora, dass Suleiman a.s. Frauen, also Muschrikat hat er geheiratet. Frauen von Muschrikin hat er geheiratet, Suleiman a.s. Frauen, die Götzen anbeten. Dann hat Suleiman mit ihnen auch Götzen angebetet und hat sogar einen Tempel extra dafür gebaut, dass man dort Statuen anbeten kann. Das sagen sie über Salomon, über Suleiman a.s. In der Tora. Ist das nicht schon komisch, gell? La hawla wa la quwwata illa billah. All diesen Schwachsinn haben die Sekten, die sich im Islam zuschreiben, haben diese Sachen genommen. Wie viele sogenannte Muslime beten jetzt Statuen an und Gräber? Das sind keine Muslime, das sind Kuffar. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir werden inshallah ta'ala auch über die Sekten, die sich dem Islam zuschreiben, über die werden wir auf jeden Fall reden. Über Ahlul Bidah und über die Rafida, über die Schia und über die extremen Sufiten, über die extremen Sufis, Kuffar, werden wir auf jeden Fall erwähnen, inshallah ta'ala. Was sind ihre Keramat? Außergewöhnliche Kräfte. Wallahi, wenn ihr das liest, das ist Schwachsinn. Und wir werden nur aus den Büchern lesen, die extremen Sufis nehmen. Nicht irgendwelche unbekannten Bücher, sondern berühmte Gelehrte der Sufis. Von ihnen werden wir das nehmen. Die sagen, einer seiner Keramat, seiner außergewöhnlichen Kräfte war, dass er nie beten musste. Er hat nicht gebetet und hat nicht gefastet. Und er hat im Wald mit den Wölfen gelebt. Was ist das für eine außergewöhnliche Kraft? Wallahi, das sagen sie. Der eine sagt, ich bin bei meinem Sheikh reingekommen. Er hat sich dem Zikr so sehr gewidmet, dass er zerschmolzen ist und man konnte in einer Lake nur seine Augen sehen, wie sie sich bewegen. Die Sufis, die extremen Sufis glauben daran, Wallahi. Wieso glauben sie? Allahu Akbar. Wallahi. Allahu Akbar. Der Prophet musste beten. Dem Propheten wurde sogar das Nachtgebet. Das, was für uns, also was für uns also Nafila ist, Freigebet ist, freiwillig. Für den Propheten war das ein Pflichtgebet, dass er in der Nacht betet. Alayhi salatu wassalam. Und der ist befreit von dem Gebet. Er muss nicht beten. Er muss sich nicht an die Scharia des Propheten alayhi salatu wassalam handeln. Über einen anderen sagen sie, einer seiner Keramat war, dass er, wenn er einen Jungen ohne Bart sieht, er konnte sich nicht zurückhalten. Das Feuer. Er konnte sich nicht La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dann werden wir inshallah ta'ala hier erwähnen, was die Juden im Talmud sagen. Oder über den Talmud. Was ist eigentlich denn Talmud? Sie sagen, wer Taurat lernt, hat eine gute Sache gemacht, begangen, für die er keine Belohnung verdient. Wenn er Mishnah ist das, was ist Mishnah? Mishnah ist das heilige Buch, also eigentlich ist Mishnah die Erläuterung von Talmud. Kommentar von Talmud. Wer Mishnah lernt, er hat eine gute Tat, für die er eine Belohnung verdient. Wer aber Gemara lernt, das ist, also wie sagt man das? Mishnah ist Talmud und Gemara ist die Erläuterung oder Kommentar von Talmud. Wenn er das lernt, dann hat er die beste Tat gemacht, die es gibt. Talmud bedeutet, hier ist was besser als Taurat. Talmud, was die Chachamat geschrieben haben, wer sind Chachamat? Das ist ein arabisches Wort. Die jüdischen Gelehrten. Wie bitte? Genau, die jüdischen Gelehrten sind das Buch, was sie geschrieben haben, das Gesetz der Juden. Talmud ist das Gesetz der Juden. Das, was die jüdischen Gelehrten geschrieben haben, ist was? Ist mehr wert und besser als das Buch, was Musa a.s. offenbart wurde. Klar und deutlich. Das sagen sie klar und deutlich in Talmud. Schaut es nach, inshallah ta'ala. Hey. Sie sagen über Allah subhanahu wa ta'ala im Talmud, beleidigen ihn mit Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Sie sagen, seine Arbeit, womit Allah seine Arbeit also vertreibt, ist, er sitzt mit den Malaika und sie lernen den Talmud. Allah sitzt mit Malaika und sie lernen den Talmud. Das ist so eine wichtige Sache. La hawla wa la quwwata illa billah. Und in seiner Freizeit tut Allah subhanahu wa ta'ala am Meer mit dem Wal spielen. Allah spielt mit dem Wal. Was sagen sie ihm? Im Talmud. La hawla wa la quwwata illa billah. Was sagen die Juden über sich selbst im Talmud? Hört euch das an. Ja? Und schaut es nach, inshallah ta'ala, in Deutsch. Dann könnt ihr meine Übersetzung mit der deutschen Übersetzung, inshallah ta'ala, vergleichen. Barakallahu fikum. Ja? Das ist eine Hausaufgabe, inshallah ta'ala, dass ihr Talmud auf Deutsch, dass ihr das anschaut, inshallah ta'ala. Gibt es im Internet, so viel ihr wollt. Hochdeutsch. Aus den deutschen Bibliotheken, inshallah ta'ala, dass uns niemand sagen kann, ihr habt das irgendwo von den Arabern ausgegraben und die Araber sind unsere Feinde. Nein, nein, die Deutschen. Was die Deutschen sagen. Alles. Sie sagen, dass die jüdischen Seelen ein Teil Gottes sind. Und sie sagen, dass die Juden bei Allah mehr wert sind als die Malaike. Und dass derjenige, der einen Juden schlägt, er hat den Stolz Gottes geschlagen. Alles? La hawla. Fakannama daraba al-izza al-ilahiyya. Der einen Juden schlägt, das ist das gleiche, als hätte er Allahs Stolz geschlagen. La hawla wa la quwwata illa billah. وَأَنَّهُ مُسَلِّتُنَا عَلَىٰ أَمْوَالِ بَاكِ الْأُمَمِ وَنُفُوسِهِمْ. Und sie sagen über sich selbst, dass sie die Besitzer von dem ganzen Vermögen der Welt sind und sie sind die Besitzer von den Menschen. Die Menschen gehören ihnen. Halas? Und wenn ein Jude dein Vermögen wegnimmt, dann hat er das Recht dazu. Das gehört eigentlich ihm. Er nimmt nur das, was ihm gehört. Wo ist das Problem? Alles, so sagen sie über sich selbst. Und die Menschen wurden erschaffen, Allah hat die Menschen, die Nicht-Juden, erschaffen, dass sie den Juden dienen. Das ist der einzige Grund, warum die Nicht-Juden erschaffen wurden, dass sie den Juden dienen. Alles. Und sie sagen, wenn der Jude sich nicht von Unzucht oder von seinen Gelüsten, wenn er sich nicht zurückhalten kann, dann soll er es machen, es ist ihm verziehen, kein Problem. Du siehst eine schöne Frau, die dir gefällt und du kannst dich nicht zurückhalten. Du kannst nichts dafür, ist nichts dabei. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Wa anna al-janna la yadkhuluha ila al-yahud. Und die Jannah, das Paradies, Niemand wird ins Paradies reinkommen, außer Juden. Das sagen sie klar und deutlich. وَلَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Und ins Paradies wird keiner kommen, außer Juden und Christen. Das sagen sie. لَا هَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Nein. Was ist los? Die Kamera ist aus? Egal, wir machen weiter mit Allahs Erlaubnis. Oder wollt ihr, dass wir aufhören? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Alles, wir machen weiter, inshallah. Taib. Was sagen sie noch? Was sagen sie über die Nichtjuden in Talmud? Sie sagen, أَنَّ أَرْوَاحَ غَيْرِ الْيَهُودِ أَرْوَاحُ شَيْطَانِيَّةِ وَشَبِيهَ بِأَرْوَاحِ الْحَيْوَانَاتِ وأنه مثل الكلاب والخمير وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. لمن يفهم عربي. Also, was sagen die Juden in Talmud über die Nichtjuden? Sagt, die Seelen der Nichtjuden sind also Nufus Shaitaniyah, sind satanische Seelen, Seelen des Teufels in Wirklichkeit. Das sind Teufelsseelen. Und sie sind wie die Seelen der Haywanat, der Tiere. Wie Hunde und Esel. Allah hat sie aber als Menschen erschaffen, hat ihnen Menschengestalt gegeben, damit sie den Juden besser dienen können. Weil du kannst ja nicht mit einer Kuh dich unterhalten oder mit einem Esel. So denken sie über die Nichtjuden. Allahu Akbar. Sind wir die Salimin? Sind wir die Unrechttun? Nein, wir sagen nur das, was sie über uns denken. Halas. Und dann wundern sie sich, dass der Prophet s.a.w. sie aus Mekka und Medina vertrieben hat. Ist doch kein Wunder. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagen sie, La yajuz lil yahudi an yashfika ala ghayri al-yahudi wa la an yarhamahu wa la yu'inahu bal idha wajadahu waqian fi khufra saddaha alayhi. Es ist einem Juden nicht erlaubt, dass er einem Nichtjuden, dass er mit ihm zärtlich ist oder dass er mit ihm gnädig ist oder dass er ihm hilft. Auf keinen Fall. Wenn du ihn siehst, dass er in ein Loch gefallen ist, du darfst ihm nicht helfen, dass er rauskommt, sondern wirf irgendwas auf ihn. Ah ja, dass er nicht rauskommen kann. Das sagen die Juden über sich, über die Nichtjuden in Talmud. Dann sagen sie, es ist einem Juden haram verboten, dass er jemandem etwas zurückgibt, was jemand verloren hat. Ein Nichtjude hat etwas verloren und der Jude hat es gefunden. Er darf es nicht, das ist verboten, haram. Große Sünde, wenn du das zurückgibst. Er ist nichts wert, wieso sollst du ihm das zurückgeben? Einem Tier? Ein Tier braucht das nicht. Er ist sowieso erschaffen, dass er dir dient. Wieso sollst du ihm das zurückgeben? La hawla wa la quwwata illa billah. Es ist einem Juden verboten, dass er jemandem etwas leiht, außer mit Riba, außer mit Zinsen. Einem Nichtjuden darfst du nichts leihen, außer mit Zinsen. Ich gebe dir 100 Euro, du gibst mir 110, 15 und so weiter. Aber unter den Juden, unter ihnen, ist es verboten, mit Zinsen zu arbeiten. Sie dürfen nicht einander betrügen, wie die Nichtjuden. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? وَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَّرَهُمْ بِهَذَا. Und sie bezeugen, dass Allah ihnen das befohlen hat. Allah hat ihnen befohlen, dass sie Zinsen machen. Und Allah sagt, يَمْحَكُ اللَّهُ رِبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah hat den Segen in den Zinsen zerstört. Es gibt keinen Segen. Auch wenn du eine gute Tat machst mit Zinsen, es gibt keine Bereka, sie wird zerstört. Du baust eine Moschee auf mit Kredit. Was glaubst du, was wird aus dieser Moschee passieren? Werden aus dieser Moschee wahre Mu'minin rauskommen? Oder Ahlul Bida? Dummköpfe werden in dieser Moschee sein. Wallahi, Leute, die dem Kreuz dienen, die dem Juden und Christen dienen. Und das ist meistens so. Nennst mir eine Moschee, die auf Kredit gebaut wurde, dass es in dieser Moschee Bereka gibt, dass es Ilm gibt, dass es Sunna gibt, Aqidah, Tawhid. Nein, Wallah. Es gibt keine Bereka. Allah hat diese Bereka versprochen, dass es Yamhakullahu Riba. Yamhakullahu al-Berekata fi Riba. Allah zerstört den Segen in Riba. Halas. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Und die Juden sagen, Allah hat ihnen das befohlen. وَزِنَا بِغَيْرِ الْيَهُودِ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا جَائِزٌ وَلَا إِقَابَ عَلَيْهِ. Und die Juden sagen in Talmud, Sinna, Unzucht mit den Nichtjuden, egal ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist nicht verboten und es gibt keine Strafe dafür. La hawla wa la quwwata illa billah. وعلى اليهودي أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود. Und der Jude soll die Guten unter den Nichtjuden, die das Gute befehlen und das Böse verwehren, einem Juden ist es Pflicht, solche Menschen auszusuchen und speziell die zu töten. Das ist Befehl. Allah sagt es im Koran, subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَكْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Diejenigen, die nicht an Allahs Ayat glauben und die Propheten grundlos töten und diejenigen töten, die das Gute verbreiten und befehlen und gegen das Böse kämpfen, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Überliefer ihnen die frohe Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. La haula wa la quwwata illa billah. Dann sagen sie, inna al-jahima ma'wa jami' nasi ghayr al-yahud wa annahu awsa min al-janna bi 60 marra. Jahannam, das Höllenfeuer, ist der Verweil und für jeden, der nicht Jude ist. Allah hat Jahannam für die Nichtjuden erschaffen. Alas? Alle werden in Jahannam gehen, außer die Juden. Und er ist 60 Mal größer als Jannah. Das Gegenteil, was Allah über die Jannah sagt. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagen sie über Messias, dass seine Mutter Maryam Zina gemacht hat. Und sie sagen über Messias, dass er ein Sohn von Zina ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Ist schon Zeit für Adhan? Ja. Halas. Dann hören wir hier auf mit Allahs Erlaubnis. Es gibt noch vieles, was wir erwähnen könnten. Zum Beispiel in der Talmud steht, ihr könnt es nachschauen, dass ein Mädchen mit drei Jahren und einem Monat bereit ist für Geschlechtsverkehr. Das Gesetz? Krank? Und ein Monat. Schau im Internet nach. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, inshallah, Taala, schaut's nach. In Talmud. Das heiligere Buch der zwei Bücher. Ja. Ja. Du bist erschaffen, dem. Ja, das, es ist so, Allah. Ja, logisch. Du bist erschaffen, dass du dem Juden dienst und dann am Ende kommst du in die Hölle. Allah soll uns vor ihrem Übel bewahren. Auf jeden Fall, sie versuchen uns zu bekämpfen auf jede Art und Weise. Aber wir werden nicht stillstehen und zuhören, wie sie über Islam lügen und Lügen verbreiten. Sondern wir, inshallah ta'ala, werden unsere Aufgabe machen. Wir werden ihnen den Islam so darstellen, wie er wirklich ist. Wie Abu Bakr ihn gelebt hat und Omar radiallahu anhu und Khalid ibn Walid und die anderen Sahaba. Wir werden den Islam so darstellen, wie die Salafus Salihin gelebt haben. Die Tabi'in, Hassan al-Basri und Ikrime und Mujahid, Ridwanullahi alayhim. Wie Abdullah ibn Mubarak und Imam Ahmed und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und Sufyan al-Thawri und Yahya ibn Ma'in und die anderen Imam, Imam al-Shafi, rahimahullah ta'ala. Wir werden den Islam so darstellen, wie er wirklich ist. Ja? Und wir werden die Wahrheit sagen über die Juden und Christen. Und die Wahrheit über die Buddhisten. Ja? Und die Wahrheit über die, die Kühe und Ratten anbeten und so weiter und so weiter. Allahs, wir werden uns verteidigen mit Allahs Erlaubnis. Wallahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah, tabarak ta'ala, dass er uns festigt auf diesem Weg. Ich bitte Allah, tabarak ta'ala, dass, wenn es sich um Allahs Religion handelt, dass wir dabei niemanden fürchten. Ich bitte Allah, tabarak ta'ala, dass wir diejenigen sind, die Sunna zum Leben erwecken und dass wir diejenigen sind, die gegen die Bidda kämpfen und die Bidda zerstören mit allen unseren Möglichkeiten, die wir haben. Bi'iznillahi ta'ala. Ich bitte Allah, tabarak ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Ich bitte Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er den Islam und die Muslime beschützt, egal wo sie sich befinden. Ich bitte Allah, tabarak ta'ala, dass wir diejenigen sind, die sein Buch und die Sunna des Propheten beschützen und verteidigen und dass wir die Träger von Koran und Sunna sind. Ich bitte Allah, der Baraka Tala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen, Barakallahu, fiku wa akhiru da'wana, in alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiku. يا جموع الحق ثوري في الوغى بركانا